Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute, das Übernahme- und Fusionskarussell dreht sich. Zur Krise auf dem deutschen Zeitungsmarkt. Eine Sendung von Viktoria Eklau. Es gibt sicherlich allen Grund, über das Selbstverständnis und die alltägliche Arbeit der deutschen Medien tiefgehender zu diskutieren. Aber ich will auch sagen, dass wir in Deutschland immer noch eine Zeitungslandschaft haben, auf die wir stolz sein können. Unsere Zeitungen sind im europäischen Vergleich absolute Spitze, was die Breite ihrer Berichterstattung, die Aktualität der Themen und die Tiefe der Reportagen angeht. Lob für die Deutsche Tageszeitung von höchster Stelle. Bundespräsident Johannes Rau bei der diesjährigen Verleihung des Theodor-Wolff-Journalistenpreises. Zeitung lesen, das gehört für gut 3/4 der erwachsenen Deutschen zum Tag wie Zähneputzen, Essen und Arbeiten. Die Zeitung hat nicht ausgedient, trotz Fernsehen, trotz Internet. Das Lektüretempo für eine Tageszeitung kann jeder Leser selbst bestimmen, anders als beim Fernsehen und beim Hörfunk. Und ich denke, dass deshalb Tageszeitungen weiterhin eine gute Zukunft haben werden. Bernd Blöbaum, Medienwissenschaftler von der Universität Münster. Optimismus in düsteren Zeiten. Denn die Tageszeitungen in Deutschland befinden sich in der schwersten Krise der Nachkriegszeit. Viele überregionale Blätter haben sich in diesem Jahr von attraktiven publizistischen Angeboten getrennt. Die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche Zeitung stellten ihre Berlin-Seiten ein. Auch dem beliebten und hochgelobten SZ-Jugendmagazin Jetzt ging es an den Kragen. Aber es trifft nicht nur diese relativ jungen Printprodukte, auch die alteingesessene und angesehene FAZ-Beilage Bilder und Zeiten verschwand von einem Tag auf den anderen. Was in den Redaktionen bis vor kurzem undenkbar schien, trat ein. Massiver Personalabbau, dem zuerst freie Mitarbeiter, Pauschalisten und Journalisten mit Zeitverträgen zum Opfer fielen, den inzwischen aber auch festangestellte Redakteure zu spüren bekommen. Und ein Ende der Sparmaßnahmen ist nicht in Sicht. Der Auslöser für die Krise? Die anhaltende Flaute bei den Anzeigen, die traditionell 2/3 der Einnahmen von Tageszeitungen ausmachen. Im Jahr 2000, dem Boomjahr der deutschen Werbewirtschaft, waren die Werbeeinnahmen der Zeitungen um 490 Millionen Euro gestiegen. Im Jahr darauf aber um fast das Doppelte geschrumpft. Im Gefolge der allgemeinen Konjunkturschwäche setzt sich der Negativtrend in diesem Jahr fort. Die Tageszeitungen müssen Anzeigenrückgänge von bis zu 40% verkraften. Eine akute Krise, auf die viele Verlage nicht eingestellt waren, weil sie sich an eine permanente Aufwärtsentwicklung gewöhnt hatten, meint Frank Wernicke, Fachbereichsleiter Medien bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Medienhäuser, insbesondere Zeitungsverlage, sind so aufgestellt gewesen, heute immer noch, dass Krisen überhaupt gar nicht gedacht wurden. Das heißt, es hat zum Beispiel zum Teil kaum Reservenbildung gegeben, um auch mal schwächere Konjunkturphasen zu überstehen. Und es gibt keine Erfahrung im Umgang mit Krisen. Eine der überregionalen Tageszeitungen, die die Krise besonders schwer getroffen hat, ist die Frankfurter Rundschau. 20% der Stellen sollen dort abgebaut werden. Bis Ende 2003 wird sich die Zahl der Redakteure um mehr als 40 verringern. Vielen Mitarbeitern sind in den vergangenen Wochen bereits Kündigungsschreiben ins Haus geflattert. Drastische Reaktionen auf eine Krise, die, so Chefredakteur Jochen Siemens, seine und andere Zeitungen tatsächlich kalt erwischt habe. Wir sind da sehr unvorbereitet reingeschlittert. Im Gegenteil, wir haben ja noch in den Boomjahren 99, 2000 alle erheblich uns redaktionell ausgebreitet, neue Dinge angefasst, neue Teile der Zeitung dazugelegt oder wie andere Häuser eben auch sich wie die Süddeutsche nach NRW begeben oder die FAZ eine Sonntagszeitung gemacht. Also wir haben in diesen Jahren, die unmittelbar vor der Krise waren, noch kräftig hingelangt, ohne, glaube ich, zu sehen, dass wir eigentlich uns schon einem strukturellen Problem nähern. Stattdessen wurde von vielen Verlagen kräftig investiert. In publizistische Angebote, in neue Außenbüros, in Technik, etwa durch den Bau moderner Großdruckereien und ins Internet. Ein Medium, in dem Zeitungen nicht zuletzt aus Gründen der Imagepflege und Leserbindung präsent sein sollten, in dem aber nach Ansicht von Michael Mayer, Chefredakteur der Netzzeitung, viel Geld sinnlos verschwendet wurde. einer der größten Fehler, den alle Konzerne, alle Zeitungskonzerne gemacht haben, ist, dass sie sich hier in eine Technologie begeben haben, die sie nicht verstehen und die sie nicht beherrschen. Das heißt, sie haben sich in Abhängigkeit von großen Technologiefirmen begeben, die natürlich wahnsinnig viel Geld dafür kassiert haben, dass es dann am Ende nicht funktioniert hat. In den Verlagshäusern wird seit Monaten die bange Frage diskutiert, wann es wieder aufwärts gehen wird und ob dann alles so sein wird wie früher. Eine große Unbekannte ist die Zukunft der Rubriken. Ausgerechnet das ehemals lukrative Geschäft mit den Stellenanzeigen ist infolge der Wirtschaftskrise stark eingebrochen. Alle Tageszeitungen sind davon betroffen, besonders stark die überregionalen. Um mehr als 50% gingen die Erlöse aus dieser Sparte bei der Süddeutschen und der Frankfurter Allgemeinen in der ersten Jahreshälfte zurück. Doch Jochen Becker, Vorsitzender der Geschäftsführung der FAZ, ist zuversichtlich, dass sich, sobald die Konjunktur wieder anzieht, auch der Markt für Stellenanzeigen wieder erholen wird. Becker im Deutschlandfunk. Ich will nicht ausschließen, dass das in 5 Jahren, in 10 Jahren verstärkt über das elektronische Medium geht. Darüber besteht überhaupt kein Zweifel. Aber zurzeit und zumindest in dem Segment, in dem wir uns bewegen, der Fach- und Führungskräfte, also des gehobenen Stellenmarktes, gibt es einen solchen Trend nicht. Doch nicht jeder sieht das so. Viele in der Branche gehen mittlerweile davon aus, dass Stellenanzeigen, genau wie Immobilien- und Kfz-Anzeigen, bald und auf Dauer ins Internet abwandern. In den USA sei dieser Vorgang bereits abgeschlossen, gibt der Chefredakteur der Netzzeitung Michael Meyer zu bedenken. Die Stellenanzeigen, wenn Sie mit den Personalberatern zum Beispiel sprechen, wird Ihnen jeder Personalberater sagen, die Stellenanzeige in der FAZ hat für mich Imagecharakter, die hat für mich eigentlich Marketingcharakter. Die wirklich qualitätvollen Anzeigen kommen da nicht rein. Sollte Meyer recht behalten, würde sich die künftige Einnahmestruktur der Tageszeitungen nachhaltig verändern. Der Anteil der Erlöse aus Anzeigen werde dann von 2/3 auf die Hälfte sinken, vermutet der Medienwissenschaftler Bernd Blöbaum. Gleichzeitig werde der Anteil der Verkaufserlöse auf etwa 50% steigen. Die drastischen personellen Einschnitte und die Verringerung des journalistischen Angebots deuten darauf hin, dass die Zeitungsverlage längst über die Konjunkturkrise hinaus auch eine strukturelle Krise sehen. Deutschland habe eine Entwicklung nachzuholen, die in anderen europäischen Ländern bereits vor einem Jahrzehnt stattgefunden habe, meint Josef Probst von der Geschäftsführung des Axel Springer Verlages. Wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, hat es 10 Jahre zurück, und wenn Sie da Schweizer Verlagskollegen fragen, hat es in der Schweiz eine ähnliche Entwicklung gegeben, in Österreich eine ähnliche Entwicklung. In Deutschland ist diese Entwicklung damals nicht so zum Tragen gekommen, weil über die Wiedervereinigung aus dem Jahr 1989 andere Effekte gewirkt haben. Und im Anschluss an die Wiedervereinigungseffekte sind die New Economy Effekte gekommen. Und beides hat sich gerade für den Mediensektor sehr positiv ausgewirkt. Und jetzt haben wir einfach diese konjunkturelle Krise. Früher als andere Verlage nahm Springer diese strukturelle Krisenbewältigung in Angriff. Nachdem das Unternehmen erstmals in seiner Geschichte Verluste gemacht hatte, kündigte es im vergangenen Jahr an, sich von 10%, das heißt 1.400 seiner angestellten Mitarbeiter, zu trennen. 70% des Personalabbaus sind bereits vollzogen. Die von Springer angepeilte 10%-Marke ist inzwischen auch bei vielen anderen Verlagen das Sparziel. Etwa beim Verlagshaus der Süddeutschen, das mit dem Abbau von 500 Stellen begonnen hat. Trotz steigender Auflage schreibt das Blatt in diesem Jahr erstmals rote Zahlen. Nicht besser sieht es bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus. Ein 28 Millionen Euro Verlust und Personalabbau im dreistelligen Bereich, rund 60 Kündigungen wurden bereits verschickt. Von der Kündigungswelle sind alle Mitarbeiter an Tageszeitungen betroffen. Egal, ob sie im Vertrieb, in der Anzeigenabteilung, in der EDV, im Archiv oder aber im redaktionellen Bereich tätig sind. Für viele Journalisten ist es eine neue und schmerzhafte Erfahrung, dass der Rotstift jetzt auch vor den Redaktionen nicht mehr Halt macht. In einem Bereich also, in dem schon jetzt oft viel Arbeit auf wenige Schultern verteilt sei, meint Frank Wernicke vom Verdi-Bundesvorstand. Wir haben jetzt die Situation, dass in einem und dem gleichen Verlag Arbeitsplätze abgebaut werden und trotzdem es mehr Arbeit, Überstunden in erheblichem Umfang gibt, übrigens gerade im Bereich von Journalistinnen und Journalisten. Das ist ein absolutes Missverhältnis. Und es gäbe schon Möglichkeiten über freie Tageregelungen, über auch Sabbaticals und ähnliche Dinge, zu versuchen, Beschäftigung zu halten in den Verlagen. Das ist auch ein Weg, den wir gerade versuchen, da wo wir die Möglichkeit haben, auf diese Beschäftigungsabbaupläne mit Betriebsräten zusammen zu reagieren, über Arbeitszeitreduzierung, bei Gehaltsreduzierung, möglichst viel Arbeitsplätze zu sichern. Beschäftigungslosigkeit. Für die meisten Journalisten war das bis vor kurzem noch ein Thema für Kommentare und Leitartikel. Doch immer mehr Redakteure und Reporter erfahren den Verlust des Arbeitsplatzes am eigenen Leib. Die Zahl als arbeitslos gemeldeter Journalisten stieg zum Ende des ersten Halbjahres 2002 auf gut 2600. Im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 25%. Vor dem Verlust publizistischer Qualität durch den Personalabbau bei den Tageszeitungen warnen auch die Gewerkschaften. Rolf Lautenbach, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes. Auf der einen Seite sind wir gemeinsam mit den Verlegern, sind wir uns einig, dass wir die Qualität in den Printtiteln nicht mindern dürfen. Da sind wir wirklich einer Meinung. Aber bei diesen Sparmaßnahmen, die bis zu 20% im Sinne der Rasenmähermethode abläuft, ist das auch eine Qualitätsminderung. Und das können die Verleger eigentlich auch nicht wollen. Wenn die Qualität sinkt, sinkt sicherlich auch das Interesse, diese Produkte zu kaufen. Tatsache ist, es gibt beunruhigende Tendenzen, wie auch Bundespräsident Rau in seiner Laudatio zur Verleihung des Theodor-Wolff-Preises festgestellt hat. Tageszeitungen trennen sich von Korrespondenten, die Hauptstadtbüros werden personell ausgedünnt. Vor allem lokale und regionale Blätter müssen zunehmend auf Agenturmeldungen zurückgreifen. Die Berichterstattung wird austauschbar. Komplette Zeitungsseiten können inzwischen bei Presseagenturen gekauft werden. Eine kostengünstige Lösung gerade für kleine Verlage. Ebenfalls kostensparend ist die Auslagerung von Redaktionen, wie es die Koblenzer Rheinzeitung vorgemacht hat. Lokalredaktionen wurden in eigenständige Dienstleistungsgesellschaften umgewandelt. Wirtschaftlichkeit ist das regierende Prinzip, dem immer öfter publizistischer Anspruch untergeordnet wird. Ein Problem, an dem in einer ganz anderen Epoche bereits Theodor Wolff, damals Chefredakteur des liberalen Berliner Tageblatts, Anstoß nahm. In einem Memorandum an seinen Verleger, der die angesehene Zeitung drastischen Sparmaßnahmen unterworfen hatte. Wolff schrieb im April 1931, dass eine große politische Zeitung eine Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit hat. Nicht nur im Dienste eines Unternehmens, sondern auch im Dienste allgemeiner Interessen steht und nicht ausschließlich nach den Grundsätzen irgendeines kaufmännischen Unternehmens geführt werden sollte. Wie kann man die Qualität einer Zeitung auch mit geschrumpftem Etat aufrechterhalten? Diese Frage treibt heutzutage manch einen Chefredakteur in der Republik um. Giovanni Di Lorenzo, Tagesspiegel. Ich glaube, dass die Qualitätszeitungen in Deutschland auf einem sehr hohen Niveau sind. Sie sind auch, wenn man die Summe nimmt, erfolgreich. Und jetzt müssen wir zusehen, wie wir mit knapperem Platz, geringeren Ressourcen und vielleicht in dem einen oder anderen Fall weniger Leuten diesen Standard erhalten. Ich glaube, das wird schwierig, aber nicht unmöglich. Zwingt uns zu der Frage, was ist wirklich gut und was ist entbehrlich. Die Frage nach der Entbehrlichkeit haben viele Tageszeitungen in diesem Jahr mit Tatsachen beantwortet. Ob auch der Leser die eingestellten Seiten und Beilagen entbehrlich findet, wird sich zeigen. Der Medienwissenschaftler Bernd Blöbaum hält ein inhaltliches Abspecken der Zeitungen für notwendig. Die durchschnittliche Lesedauer hat sich in den vergangenen Jahren nicht geändert. Die liegt ungefähr bei 30 Minuten, obwohl die Zeitungen viel üppiger geworden sind. Man hat bei Zeitungen in den vergangenen Jahren immer mehr Angebote entwickelt, ohne dass das von der Leserschaft hinreichend honoriert worden ist. Und deshalb muss man heute auch darüber nachdenken, welche Teile der Angebote man wieder zurückfahren kann, an welchen Stellen man wieder etwas beschneiden kann. Und ich denke, da sollte man sich bei Tageszeitungen sehr stark auf die Kernbereiche der Zeitungen, also vor allen Dingen auf das Regionale und Lokale und dann auf die Bereiche Kultur, Sport, Wirtschaft zurückziehen. In der gegenwärtigen Krise sind Schrumpfungsprozesse bei den Zeitungen die eine Seite der Sparmedaille, Konzentrationsprozesse die andere. Beides hängt meist zusammen. Gut 100 Stellen sparte der Axel Springer Verlag durch die Verschmelzung der Redaktionen von Welt und Berliner Morgenpost ein. Verlagsgeschäftsführer Josef Probst lobt die Synergieeffekte, die durch die Schaffung einer gemeinsamen Redaktion entstanden seien. Die Lokalzeitung Berliner Morgenpost profitiere nun bei der Berichterstattung aus Politik und Wirtschaft von der Kompetenz der überregionalen Welt. Der Leser der Berliner Morgenpost kriegt eine inhaltlich wesentlich verbesserte Berliner Morgenpost daraus. Umgekehrt kann die Welt wieder aus der regionalen Kompetenz der Berliner Morgenpost profitieren. Dennoch, Professor Bernd Blöbaum, Medienwissenschaftler von der Universität Münster, hält Entwicklungen wie die redaktionelle Zusammenlegung der beiden Springer-Zeitungen für bedenklich. Man muss klar sagen, diese Konzentrationen gehen immer zu Lasten der publizistischen Vielfalt. Wenn heute die Welt und die Berliner Morgenpost in einer Redaktion gemacht werden, bedeutet das eben auch, prinzipiell jedenfalls, dass die publizistische Vielfalt weniger geworden ist, dass auch die Meinungsvielfalt weniger geworden ist. Und das ist schon eine besorgniserregende Entwicklung, zumal sich solche Entwicklungen ja nicht nur in Berlin zutragen, sondern auch auf vielen lokalen Zeitungsmärkten, wo so der Blick der Öffentlichkeit nicht so deutlich drauf fällt. Bernd Blöbaum rechnet mit einer Zunahme von Konzentrationsprozessen auf dem deutschen Zeitungsmarkt. Besonders kleine Blätter liefen Gefahr, ihre Eigenständigkeit zu verlieren oder ganz zu verschwinden. Bisher verhindert das Kartellrecht ein ungehindertes Fusionieren und Kooperieren auf dem Zeitungsmarkt. Noch kein grünes Licht gegeben hat das Bundeskartellamt für den Kauf des Berliner Verlages durch die Stuttgarter Holzbrink-Gruppe. Die beiden konkurrierenden Hauptstadtblätter Tagesspiegel und Berliner Zeitung würden zum gleichen Verlag gehören, wenn die Wettbewerbshüter den Kauf genehmigen. Tagesspiegel-Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo wünscht sich die Zustimmung des Kartellamts. Weil, ich glaube, beide Zeitungen sonst auf mittlere Sicht wenig Chancen haben zu überleben. Und ich finde die Erhaltung zweier Qualitätszeitungen und von vielen, vielen hunderten Arbeitsplätzen ist die wichtigste Priorität, die man im Moment haben kann. Wichtiger als die buchstabengetreue Auslegung von Verordnungen, die in den frühen 50er Jahren erlassen worden sind. Also die Zukunft sehe ich so, dass es in Berlin weiter Platz gibt für zwei Qualitätszeitungen, die auch Unterschiede aufweisen bei den Lesern und auch bei ihrer Themensetzung und bei ihren Schwerpunkten. Die Betonung liegt auf dem Wort Unterschiede. Für Di Lorenzo ist entscheidend, dass Tagesspiegel und Berliner Zeitung ihre Eigenständigkeit behalten, auch wenn sie unter dem Dach des gleichen Verlages operieren. Die Holzbrink-Gruppe hat bisher beteuert, es werde keine redaktionelle Zusammenarbeit der Konkurrenzblätter geben. Ob sich diese Zusage auch in wirtschaftlich noch schwierigeren Zeiten aufrechterhalten lässt, wird die Zukunft zeigen. Bereiche, in denen immer mehr Verlage durch Kooperation Synergien schaffen wollen, sind der Vertrieb und der Anzeigenmarkt. Erst vor wenigen Wochen korrigierte der Bundesgerichtshof eine Entscheidung des Kartellamtes, dass einem gemeinsamen Stellenmarkt von Süddeutscher Zeitung und Frankfurter Rundschau einen Riegel vorschieben wollte. Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger wünscht sich eine leichte Lockerung des Kartellrechts, um solche Kooperationen künftig zu erleichtern. Hauptgeschäftsführer Volker Schulze: Es gibt keine letztgültigen Verbandsbeschlüsse in dieser Angelegenheit, aber kleinen und mittleren Verlagen, dieser Trend lässt sich mit Sicherheit ablesen, sollten die Möglichkeiten haben, die ihnen zurzeit das Kartellrecht verwehrt, zur Optimierung ihrer Leistungskraft im lokalen und regionalen Raum besser kooperieren zu können, in den Anzeigenmärkten, im Lesermarkt. Vor allem große Medienhäuser setzen sich in der letzten Zeit mehr oder weniger unverhohlen für eine Änderung des Kartellrechts ein und betreiben eine entsprechende Lobbyarbeit. Eine Tendenz, die den Bundespräsidenten bei der Verleihung des Theodor-Wolff-Preises dazu veranlasste, mahnend an das Memorandum des berühmten Publizisten aus dem Jahre 1931 zu erinnern. Wir haben in den vergangenen Jahren auf den Medien, zunehmend auch auf den Seiten im Wirtschaftsteil, viel über Konzentrationsbestrebungen großer deutscher Medienunternehmen gelesen. Ich wünsche mir, dass alle Verleger, alle Manager und Unternehmer, die an diesem Übernahme- und Fusionskarussell beteiligt sind, an diesen Ausspruch Theodor Wolffs gelegentlich denken. Das war Hintergrundpolitik. Heute: Das Übernahme- und Fusionskarussell dreht sich. Zur Krise auf dem deutschen Zeitungsmarkt. Eine Sendung von Viktoria Eglau. Redaktion Brigitte Helfer. Morgen im Hintergrund Politik: Die letzte Warnung. Moskau droht Georgien mit militärischem Eingreifen im Pankisital.